Ja, einen wunderschönen guten Tag. Hier ist 93,0 FSK und wir begrüßen euch zu der Sendung Frontbildung, Bracher Kulturpolitik, ein 10-Punkte-Förderplan. Hier im Studio sind Annabella Angelowska und Michel Chevalier, der uns heute unterstützt, musikalisch begleitet. Vielleicht ganz kurz zu Frontbildung. Was ist das überhaupt? Frontbildung ist eine Künstlerinnengruppe, die sich 2007 gegründet hat. Wir bestehen aus drei Frauen, Annabella Angelowska, Karin Hähnlein und mein Name ist Rahel Puffert. 2007 haben wir uns gegründet und zwar im Rahmen des Wir sind woanders Festivals, für das wir damals sogenannte Theorieveranstaltungen ausgerichtet haben. Wir haben damals schon versucht, kulturpolitische Themen aufzugreifen, die vor allen Dingen für Kulturschaffende Relevanz besitzen und versucht eigentlich den Diskurs ein bisschen mit Reflexion, Diskussion zu impfen. Ja, und uns gibt es seither, wir haben verschiedene Aktionen gemacht seither und im letzten Sommer kamen wir dann auf die Idee, aufgrund der relativ desolaten Situation in Hamburg, der kulturpolitischen Ideenlosigkeit, dass wir gesagt haben, wir müssen irgendwie mal überlegen, anstatt einfach nur diese Mängel zu beklagen, wie könnte eine Kulturpolitik aussehen, die wir favorisieren würden, für die wir uns einsetzen würden, die wir vertreten könnten. Daraufhin haben wir uns zusammengesetzt und dieses Papier formuliert, was wir euch heute vorstellen werden und was heute in den nächsten Stunden Thema dieser Sendung ist. Aber vielleicht zunächst einmal Musik. Why make it like big figure talking too loud? How long is that the magician you're juggling with? Teenage young woman, like a teacher. Soon there will be another day, or more wise and gruff. Down, down, down. Michelle, was haben wir gerade gehört? Das war Harry aus Rotterdam. Harry, Mary, wie er heißt, Piss Off Pete von seiner Platte Well, Here's Another Nice Mess You've Got Me Into. Okay, danke. Also machen wir weiter mit dem Förderplan. Also wie Rachel gerade schon gesagt hat, haben die Erfahrungen der letzten Jahre gezeigt, dass es denen, die in politischer Verantwortung stehen, wirklich an Konzepten mangelt. Deswegen haben wir uns im Sommer hingesetzt und haben versucht, einen Entwurf zu erarbeiten. Und zwar war dabei Ausgangspunkt unserer Überlegung, einen Förderplan zu machen, der nicht also ein utopischer Plan ist, wie man vielleicht annehmen möchte, sondern eine realpolitische Auseinandersetzung mit dem Bestehenden. Dabei ging es uns vor allem oder in erster Linie um die Produktion sinnvoller Strukturen, die es auch gibt, wir finden, wie auch um einen Funktionswechsel innerhalb der Institutionen, den wir für dringend nötig sehen, und eine sinnvolle Umverteilung, die ebenfalls dringend nötig ist. Diesen Förderplan haben wir erstmals im Shop Unlimited Liability vorgestellt, bei Michel Chevalier. Danach folgte eine sehr lebhafte Diskussion, die wir hier in Auszügen vorstellen werden. Und eine weitere Vorstellung gab es im Hinterkonti. Das war eher ja eine inhaltlich vertiefende Diskussion mit erfahrenen Kulturschaffenden, die wir eher im kleinen Kreis gemacht haben, und eine Überarbeitung im Prinzip. Jetzt hören wir nochmal Musik, und danach hört ihr den Förderplan, den wir im Laufe der Sendung im Übrigen auch nochmal wiederholen werden. Genau, und die Diskussion folgt direkt an den Förderplan.

93,0 FSK, die Sendung Brache Kultur, Politik, ein Förderplan in 10 Punkten. Wir haben diesen Förderplan gerade eben einmal vorgestellt. Musikalisch begleitet wird unser Programm hier von Michel Chevalier. Was haben wir gerade eben gehört? Das war der große Dinuli-Party mit einer Aufnahme von 1947, Frédéric Chopin, Klaviersonate Nummer 3. Und vor dem Programm haben wir eben große Bärenhunger gehört mit Nippon Gaki aus ihrer Blue-CD. Ja, zu dem Förderplan vielleicht sei da noch angemerkt, wir haben uns, wie ihr vielleicht auch gehört habt, vor allen Dingen auf den Bereich bildende Kunst spezialisiert, weil wir uns da am besten auskennen. Das heißt, im Prinzip müsste so ein Programm natürlich noch ausgeweitet werden auf die zahlreichen anderen kulturellen Produktionsfelder. Wir hatten ja im Anschluss an den Plan auch noch die Diskussion gesendet oder Auszüge aus der Diskussion, die bei der ersten Vorstellung dieses Papiers stattgefunden hat im Laden von Michel Chevalier, Unlimited Liability. In der Diskussion, die relativ kontroverse Züge beinhaltete, gab es zwei ganz wesentliche Punkte, die immer wieder diskutiert worden sind. Zum einen, wie lässt sich so etwas durchsetzen? Dazu ist zu sagen, dass wir dieses Papier jetzt nicht gemacht haben, um es an irgendwelche Parteien weiterzugeben, sondern es dient vor allen Dingen erstmal der Selbstklärung unter uns und vielleicht auch in der soll eine Diskussion unter Kulturschaffenden anstoßen. Zum anderen, der zweite Punkt, der immer wieder diskutiert wurde, war die Frage, warum sollten Künstler überhaupt diese Art von Arbeit leisten? Übernehmen wir da nicht die Rolle von Kulturpolitikern? Ist es überhaupt die Aufgabe von Künstlern, sich mit solchen ja, politischen oder gar realpolitischen Dingen auseinanderzusetzen? Wir haben gedacht, es ist schon interessant, weil, dass diese Diskussion aufgekommen ist, weil sich daran anknüpft eigentlich auch eine Diskussion um bestimmte Kunstbegriffe, Selbstverständnisse von Kulturproduzenten. Und wir Frontbildung haben eigentlich einen positiven Bezug auf bestimmte künstlerische Traditionen des 20., 21. Jahrhunderts, die sehr wohl die Aufgabe der Kunst daran sehen, sich auch mit strukturellen Fragen zu beschäftigen. Und um das so ein bisschen zu kontextualisieren, haben wir nochmal zwei Texte mitgebracht, die formuliert worden sind von Künstlergruppen in verschiedenen Jahrhunderten. Und zwar haben wir zum einen Auszüge aus dem Manifest der Novembergruppe von 1919 und zum anderen Auszüge des Manifest der Art Workers Coalition von 1970. Natürlich kann man noch viel mehr aufzählen, wie zum Beispiel die Gruppe Oktober 75 aus dem ehemaligen Jugoslawien, oder eben Vereinigungen französischer Philosophen und Soziologen in Frankreich in den 60er Jahren. Aber wir beschränken uns jetzt erstmal auf diese beiden und und setzen danach wieder ein. Wir verlangen Mitsprache und eine aktive Rolle bei allen Architekturprojekten als Sache im allgemeinen Interesse. In der Stadtplanung, bei neuen Siedlungen, bei den öffentlichen Gebäuden der Verwaltung, der Industrie, sozialen Einrichtungen, bei privaten Bauprojekten. Wir verlangen die Reorganisation von Kunstakademien und ihrer Lehrpläne, die Wahl der Lehrer durch Künstlervereinigungen und die Studierenden, die Umwandlung von Museen, die Ausmerzung von Vorurteilen in der Sammlungspolitik, Schluss mit dem Erwerb von Objekten, die nur Wert für Gelehrte haben, die Umwandlung der Museen in Kunstzentren für die Bevölkerung, die Zugänglichkeit von Kunsthallen, weg mit Privilegien und kapitalistischem Einfluss, Gesetzgebung in Künstlerangelegenheiten, Rechte für Künstler als geistige Urheber, der Schutz künstlerischen Eigentums, die Streichung aller Steuern für Kunstwerke. Auszug aus dem Manifest der Novembergruppe. Erstveröffentlichung 1919. Thank you. A. Die Art Workers Coalition erhebt gegenüber allen Kunstmuseen folgende Forderungen. 1. Kunstwerke sind ein kulturelles Erbe, das der ganzen Bevölkerung gehört. Keine Minderheit hat das Recht, allein über sie zu bestimmen. Ein Aufsichtsrat, der nach rein finanziellen Gesichtspunkten gewählt wurde, muss daher beseitigt werden. 2. Der Eintritt zu allen Museen soll zu jeder Zeit frei sein. Im Interesse der arbeitenden Bevölkerung sollen Museen auch abends geöffnet sein. 3. Die Museen sollen bestehende Strukturen in der ganzen Stadt in vergleichsweise billige, flexible Filialen oder Kulturzentren umwandeln, denen nicht der Makel anhaftet, nur den wohlhabenden Gesellschaftsschichten zu dienen. 5. Museen sollen Künstlerinnen ermutigen, die jahrhundertelange Beeinträchtigung des Bildes der Frau als Künstlerin zu überwinden, indem sie eine gleich starke Repräsentation beider Geschlechter bei Ausstellungen, Ankäufen und der Besetzung von Auswahlkomitees festlegen. 6. In jeder Stadt soll mindestens ein Museum eine aktuelle öffentlich zugängliche Kartei aller Künstler der jeweiligen Region führen. 7. Museumsverwaltungen sollen in Angelegenheiten, die das Wohl von Künstlern betreffen, öffentlich Stellung beziehen und ihren politischen Einfluss nutzen, zum Beispiel in Fragen der Mietpreisbindung für Künstlerwohnungen, der Gesetzgebung hinsichtlich der Rechte von Künstlern und in allen anderen Fragen, die die Künstler der jeweiligen Region betreffen. 8. Arbeiten von Künstlern, die von keiner kommerziellen Galerie vertreten werden, sollen in Ausstellungsprogrammen besonders berücksichtigt werden. Darüber hinaus sollen die Museen außerhalb ihrer eigenen Räumlichkeiten die Produktion und Ausstellung solcher Arbeiten unterstützen. B. Bis alle Menschen über ein garantiertes Mindesteinkommen verfügen, soll die wirtschaftliche Lage der Künstler durch folgende Maßnahmen verbessert werden. 1. Wenn künstlerische Arbeiten in Ausstellungen gezeigt werden, für die Eintrittsgeld erhoben wird, soll den Künstlern oder ihren Erben eine Leihgebühr gezahlt werden. 3. Es soll eine Treuhandstiftung eingerichtet werden, zu deren Finanzierung eine Steuer auf den Verkauf von Arbeiten verstorbener Künstler erhoben wird. Aus diesen Geldern sollen Stipendien, Krankenversicherung, Unterstützung für abhängige Angehörige und andere Sozialleistungen für Künstler gezahlt werden. Der Art Workers Coalition, veröffentlicht 1970. Oh, Michel, was war das gerade für Musik? Das war Miau, englische Gruppe, irgendwann 80er, Fate hieß der Stück. Und vorher, zwischendurch haben wir auch eine Neuaufnahme von Notstandkomitee gehört, Low Quality Data. Und das allererste Musikstück, das wir hörten, bevor die Aufnahmen von Frontbildung war Philip Glass mit Osamu's Theme von 85 ungefähr. Ja, und die Aufnahmen, das waren Auszüge aus dem Manifest der Novembergruppe von 1919 und Auszüge von Art Workers Coalition von 1970. Quer durch die Jahrhunderte und auch quer durch politische Systeme gab es Forderungen und Konzeptpapiere von Künstlern. Ich habe ja vorhin schon mal die Gruppe Oktober 75 angesprochen. Von denen werden wir später noch was vorlesen oder gleich im Anschluss. Also ganz interessant an Oktober 75 aus dem ehemaligen Jugoslawien ist eigentlich, dass während in kapitalistischen Gesellschaften die Künstler sich gegen die Regierenden wandten und auch gegen die politischen Systeme, war eigentlich, ja, der Gegensatz war eben, dass Oktober 75 sich eigentlich, also eigentlich die Forderung darin bestanden, die Umsetzung der politischen Zielsetzung der Regierenden, ja, umzusetzen eben. Das haben die gefordert. Was war Oktober 75? Oktober 75 war eine Künstlergruppe oder auch ein Katalog, eine Ausstellung. Die Ausstellung, das ist vielleicht der Ausgangspunkt, war eine Gegenausstellung zum offiziellen Oktobersalon. Das ist eine sehr wichtige Kunstveranstaltung in Belgrad. Und diese Gruppe hat eben einen Gegenentwurf gemacht, eine Ausstellung. Und in dieser Ausstellung waren ausschließlich Texte zu lesen. Also es war nur ein Katalog und das war der Gegenstand der Ausstellung. Genau. Damit ihr ein Bild davon bekommt, lesen wir jetzt einen kleinen Auszug. Das werde aber nicht ich machen, weil mein Englisch nicht so gut ist. Ich übergebe mal an Michel Chevalier. Und das ist ein Text von Dunja Blasewicz in Auszügen. Art should be changed. As long as we leave art alone and keep on transferring works of art from studios to depots and basements, storing them like stillborn children for the benefit of our cultural offspring, or while we keep on creating through the private market, art will remain a social appendage, something serving no useful purpose, but something it is not decent or cultured to be without. Reasoning of this kind implies the complete inability to include arts in social practices. The self-managing system of free exchange and association of labor of communities of interest represents a new non-ownership relationship that examines and revises the existing models of artistic work and behavior. Take it all away. Was haben wir gerade gehört, Michael? Das war Jörg Hochapfel und Sarah Seidel mit eine Mischung aus Prokofjew und ein Text von Tobias Still. Was ist Pop, was ist nicht Pop? Und vorher, wir haben gehört, die New York Band DNA aufgenommen, 82 oder so, mit dem Stück 35. Und wir haben alles angefangen mit Miau, wieder mit When It All Comes Down. Und der Text, den wir gehört haben, das war ein Textauszug von Dunja Blasewitsch aus dem Katalog von Oktober 75. Dieser Textauszug hat uns eigentlich gezeigt, dass die politische Zielsetzung des damaligen offiziellen Jugoslawiens, nämlich die Einführung der Selbstverwaltung auf allen Ebenen, von den Künstlern gefordert würde, auch in die Kunst einzuführen, eine künstlerische Selbstverwaltung. Ja, vielleicht auch ganz interessant in dem Text ist, dass er eigentlich eine Konsequenz zieht, die darin besteht, dass es eigentlich nicht reicht, Forderungen an die Kulturpolitik, an die Politik zu stellen, wenn man nicht gleichzeitig auch selber durch eine Änderung des Kunstbegriffs, eine Änderung der kulturellen und künstlerischen Praxis zu diesen gewollten Änderungen beiträgt. Also das fand ich ganz interessant, dass da dieser unmittelbare Zusammenhang von kulturpolitischem System und künstlerischer Praxis nochmal aufgezeigt wurde.